Okay, wir sind Ghost in the Machine, beziehungsweise nur zwei davon. Und wir spielen jetzt mal ein paar Songs von uns, wenn ihr die hören wollt. Aber wollt ihr bestimmt. Der erste heißt Pretty Lights. Kann jemand die Snare ausschalten? Herzhang bitte, Kasse 3. Herzhang bitte. Dankeschön. Jetzt kommt